Wie gut haben Sie den Dialog verstanden? Testen Sie sich nun. Entscheiden Sie, was wurde im Dialog gesagt? Hören Sie die Varianten und wiederholen Sie die korrekte Aussage nach dem Signal. Die Frau ist der Meinung, in der Stadt ist es wichtig, A. auch Platz für Vögel und Insekten zu schaffen, B. sich mit dem Garten nicht zu viel Arbeit zu machen. A. Die Frau ist der Meinung, in der Stadt ist es wichtig, auch Platz für Vögel und Insekten zu schaffen. Die Frau ist der Ansicht, dass A. hohe Bäume zu viel Schatten machen, B. ein grüner, naturnaher Garten gut ist, um sich darin zu erholen. B. Die Frau ist der Ansicht, dass ein grüner, naturnaher Garten gut ist, um sich darin zu erholen. Der Mann sagt, es ist ein Nachteil, dass A. ein naturnaher Garten viel Arbeit macht, B. er den Garten nicht selbst anlegen kann, weil er zu viel Arbeit hat. A. Der Mann sagt, es ist ein Nachteil, dass ein naturnaher Garten viel Arbeit macht.